sine seks garderobe, de befördere. Alfred Beidt, Hamburger Milliardär, Diamantenkönig mit Minen in Südafrika. Afrikanische Minenarbeiter bei De Beers, eingesperrt in Lagern, umzäunt mit Wellblech und Stacheldraht, entwürdigt, geschunden. Klage von Tengu Jabavu, Mitbegründer des South African Native College 1908. Alfred Beidt hat kein Geld für die Bildung von Afrikanern hinterlassen, obwohl sie für ihn Diamanten ausgegraben und aus ihm einen reichen Mann gemacht haben. Godefroy, Leif und Adolf Wörmann, Hamburger Kaufmann und Reeder, Präses der Handelskammer. Ich bin der Meinung, dass der Verkauf von Spirituosen nicht günstig auf die Neger wirkt. Wollen wir aber heute aus reiner Liebe zu den Negern den Schnapshandel nach Afrika verbieten, so würden wir einen wichtigen Zweig des deutschen Exporthandels bedeutend schädigen. Ich meine, dass es da, wo man Zivilisation schaffen will, hier und da eines scharfen Reizmittels bedarf.